Vielleicht noch ganz wichtig, wenn du noch einen Ausblick machst, Christoph, dass wir noch eine sechste Veranstaltung vorhaben. Ja, mindestens. Also es wäre, jetzt stünde an, stünde eigentlich von dem, was bisher über Brückner versprochen und nicht gehalten wurde, stünde jetzt noch an, dass dieser erst sein Grundsatzartikel, Grundsatzaufsatz Marx Freud, mal jetzt betrachtet wird und dann die Achse gelegt wird auf Anfang der 1980er, ich habe das schon vorhin erwähnt, seine eigentliche wissenschaftliche Leistung am Schluss, nämlich diese Vorlesungen über Psychologie und Geschichte als Sammeltitel. Dass man die sich, wo er dann Foucault und alles Mögliche versucht einzuspeisen, theoriebildend und auch also sehr weit historisch ausholt, um gerade auch die besonderen deutschen Zustände zu analysieren, geschichtlich ja. Und aktuell. Und das wäre dann der eine Teil, das würde sich also immer noch entlang analytischer Sozialpsychologie bewegen, Psychoanalyse und ihre Vergesellschaftung sozusagen, als Emanzipationsmittel. Aber dann wäre erst der Punkt erreicht, wo man auch mal seine konkrete Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit der BRD insgesamt, also die deutschen Zustände in der Form BRD, auch nochmal resümieren müsste. Das müsste man unbedingt auch nochmal tun. Das wäre dann also eine siebte Veranstaltung, nämlich sein Versuch, die BRD zu erklären, mit diesem merkwürdigen Karthager und Römer-Vergleich. Exakt, darauf wollte ich hinaus. Aber die Reihenfolge, wie Sie jetzt angedeutet haben, finde ich eine sehr gute organische, weil der Freud-Marx-Aufsatz ist für mich auch ein konstituierender Aufsatz für die gesamte Sozialpsychologie. Und das avantgardistischste, sag mal avancierteste, fortgeschrittenste Werk ist, wie gesagt, Psychologie und Geschichte. Und von da aus dann nochmal, finde ich, das wird eine sehr gute dialektische Bewegung. Dann können wir nämlich auch die aktuellen Entwicklungen eben der deutschen Besonderheit vor allem nochmal in den Fokus kriegen. Ne? Das ist das, was mir jetzt auf die Frage einfällt, was jetzt doch die nächsten ein, zwei Stationen würden sein müssen. Egal, ob das jetzt im Rahmen von Gegenuni stattfinden kann, im IWI, oder ob es ein anderes Setting ist, wenn das IWI das da nicht gehalten werden kann. Ja, und dann wird man wahrscheinlich auch noch irgendwas finden, um seine, wenn man das fortsetzen will. Aber wir hatten vorhin den Gedanken, zum Beispiel auch mal einen vergleichbaren kritischen Wissenschaftler, nämlich Klaus Horn, sich mal vorzunehmen in dem Zusammenhang. Das müssen wir dann nochmal neu entscheiden. Aber das freut Marx ja vielleicht jetzt schon das Dringlichste und Aktuellste. Ja. Weil man jetzt in der Diskussion gesehen hat, dass das Problem immer noch nicht gelöst ist. Ja. Wie der relativ individualistische Freud und der Marx, der gerade von der Gesellschaft ausgeht, wie man das zusammenbringen kann. Ja. Das wäre im Grunde auch das, was nochmal als Abschluss... also mehr eigentlich die Leistung von der Psychoanalyse, so wie sie in Zuspitzung auch bei Brückner und anderen bekommen hat, wäre nämlich, dass statt eine Sonde der Fremdbestimmung der gesellschaftlichen Ver- und Gebote als Über-Ich-Instanz mitzuschleppen, weitestgehend versucht werden könnte, eine Transformation in Ich-Stärke und damit Realitätsprüfung, das heißt eine kritische Subjektivität zu erreichen, dass die Einzelnen unter den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen überhaupt leisten, auch die alte Frage von der kritischen Theorie, autoritäre Persönlichkeit, also diese immer wiederkehrende Frage, dieses Leitmotiv, wo dann Brückner bestimmte Antworten gab, in seiner Würdigung des SPK, wo das SPK praktisch, das gilt es festzuhalten, bestimmte Experimente und Versuche gemacht hat, nämlich diese Über-Ich-Instanz der Ver- und Gebote abzulösen durch Theoriebildung. Auch wenn sie das sehr krude sicherlich gemacht haben, die Texte zeigen, aber sie haben es in eine Richtung vorgegeben, wo ich dann durchaus eine Realitätsprüfung auch auf mich gestellt in einer sozusagen feindlichen Umgebung, ohne dieses Gruppen-Über-Ich unmittelbar noch zu benötigen, ohne in dieser Symbiose zu sein, einer Kommune oder einer Organisation oder so, sondern auch auf mich allein gestellt, wie die Situationisten das immer so schön mit dem Bild der Enfant perdu, der verlorenen Kinder oder so, die auch als Partisanen oder so aus sich allein bewegen müssen, wie kann ich mich da assoziieren, wie kann ich da eine Realitätsprüfung hinkriegen, gespeist durch ein theoretisches, kritisches Prüfungsvermögen, was eben nicht doktrinär, weil Marx das gesagt hat oder weil Foucault das schreibt, so muss man den Deleuze reden und das ist ein Kodex bei Foucaults Deleuze-Besprechung, das ist ein richtig lächerlicher Katechismus da, wie das Vorwort zu Deleuzes Anti-Oedipus in den USA von Foucault, muss man mal kurz die drei Seiten lesen, du darfst jenes nicht und du sollst dieses nicht. Das ist ein richtiger Katechismus. Also wie kann man ohne solche doktrinären Vorgaben sich kritisch bewegen und gespeist durch die geschichtlichen Vorläufe und Vorläufe von kritischer Theorie eben. Ne? Wie kann man diese kritische Theorie selbst sich aneignen, ganz platt gesagt, und zum Bestandteil der Ich-Bildung machen? Das wäre eigentlich die Kardinalfrage, die durchs SPK, auch durch seine traurige, halsbrecherische, zu würdigende Praxis aufgewiesen worden ist und die der als einer der ganz wenigen verstanden hat, sichtbar zu machen. So.